ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zu dieser Apple September Keynote Nachhöre. Ich habe sonst die Nachhörefolgen ja immer im Rahmen der ORAD SE-Reihe rausgebracht. Nun habe ich aber schon einige Folgen, die bald veröffentlicht werden, und die habe ich schon online gestellt und geplant, und deswegen würde das jetzt mit der Nummer nicht mehr passen. Und außerdem habe ich natürlich will ich nicht so lange warten mit der Nachhörefolge, weil das nutzt sich dann ja auch ab, könnte man fast so sagen. Deswegen packe ich jetzt einfach die Nachhörefolge einfach so gewissermaßen außer Konkurrenz einfach so rein, und gut ist es. Fangen wir einfach mal an mit der Keynote. Natürlich wieder wie immer ein wenig außer Kontrolle, hätte ich fast gesagt, nicht strukturiert und so, wie ihr das halt von mir kennt. Den Link, wo ihr die Keynote nochmal nachgucken könnt, packe ich übrigens nicht nur in die Shownotes, sondern verlinke ich dann auch, packe ich als Link in die EXIF-Daten. Nein, EXIF-Daten sind es bei Fotos. Dass ihr in dem Podcatcher eurer Wahl auf den Link klicken könnt. So. Was wurde vorgestellt? Einiges wurde vorgestellt. Unter anderem wurde erstmal, war das hier im Steve Jobs Theater. Das ist ja schon ganz beeindruckend, was sie da auch für Bilder vom Apple Park gezeigt haben und so. Trotzdem, ich möchte gar nicht zu kritisch sein eigentlich, sorry. Aber ich fühlte gestern das erste Mal so, als wenn ich echt eine Veranstaltung von der Sekte gucke und alle verehren Steve Jobs. Vielleicht ging es nur mir so. Nein, ich glaube gar nicht, dass es nur mir so ging. Aber einerseits nerven mich diese Veranstaltungen, die Keynotes, tatsächlich inzwischen schon. Andererseits schafft es immer noch keine Firma so gut, wie Apple es schafft, einen Willhaben-Reiz bei mir auszulösen. Dann wurde natürlich irgendwie schöne Bilder gezeigt, und es wurde einem gesagt, dass man stirbt, wenn man keine Apple Watch hat. Nein, so ganz so schlimm war es dann tatsächlich doch nicht. Aber es wurden irgendwie Briefe vorgelesen, und dass es Leuten ganz gut geht, wenn sie eine Apple Watch tragen. Das ist schön. Dann wurde auch die Apple Watch Series 3 vorgestellt, die jetzt unter anderem eine integrierte eSIM hat und hier in Deutschland wohl erst mit der Telekom funktioniert. Und ihr habt dann halt irgendwie Mobilfunk und könnt telefonieren vom See auf dem Stand-Up-Paddleboard. Und angeblich klingt das dann ganz toll. Da verlasse ich mich natürlich dann doch lieber auf die richtigen Tests und nicht auf Apple. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Es ist ja ganz nett, so ein Ding am Handgelenk zu haben. Und das ist definitiv auch ganz nett, das mit Mobilfunk zu haben. Was sie jetzt klugerweise wahrscheinlich weggelassen haben, ist eine richtige Akkulaufzeit, die Erwähnung. Die Apple Watch würde mir persönlich immer noch sowieso ohne Mobilfunk viel zu wenig, nicht lange genug halten. Ich frage mich, wie lange es hält mit Mobilfunk. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach nicht der richtige Ansprechpartner, der richtige Konsument für die Apple Watch. Ich finde das ja ganz nett, wie gesagt, Benachrichtigungen am Handgelenk zu haben. Ich würde es auch sehr nett finden, zum Beispiel E-Mails löschen zu können gleich, die man kriegt. Das kann ja die Pebble nicht. Ich habe ja immer noch die Pebble Classic, und ich habe da meinen Xiaomi Mi Band 2. Das zeigt mir ja auch Benachrichtigungen an, aber es zeigt mir halt nur Benachrichtigungen an. Beziehungsweise man kann da noch ein bisschen was dran drehen unter Android. Ich benutze ja momentan das Xiaomi Mi 5S. Das wisst ihr ja. So ist das halt. Preise der Apple Watch Series 3 Das gibt's übrigens einmal mit GPS und einmal mit GPS plus Cellular, also Mobilfunk. Das fängt an in Deutschland ab 369 € ohne Mobilfunk, nur mit WLAN dann. Und ab 449 mit Mobilfunk. Ja, vielleicht ist es gar nicht so eine doofe Idee, wenn man tatsächlich eine Apple Watch haben will, und nicht unbedingt das Neueste haben will, weil das WatchOS 4, ich weiß es gar nicht genau gerade, kommt ja auch auf ältere Apple Watches. Zum Beispiel, neulich gab es relativ günstig die Nike Edition der Apple Watch, und da kann man natürlich mal gucken, ob einem nicht auch was Älteres reicht, weil im Endeffekt kann man ja auch so eine Uhr tragen tatsächlich, wenn sie ihren Dienst weiterhin versieht mit neuen iOS-Versionen, bis der Akku zum Beispiel den Geist aufgibt oder ja die Uhr einfach kaputt geht oder wie auch immer. Aber das bleibt natürlich eben selbst überlassen. Ich will da auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Kommen wir zu den interessanteren Sachen, nämlich den iPhones. Drei iPhones. Das iPhone X war tatsächlich das One More Thing. Es fehlte mir noch We Want to Talk About Today, aber gut. Das iPhone 8, das iPhone 8 Plus, das iPhone X, und ich habe mir gestern gedacht, das iPhone X wird hier iPhone 10 ausgesprochen. Irgendwo gibt es jetzt ein iPhone 9, was vielleicht nie das Licht der Welt erblicken wird und deswegen ganz furchtbar traurig ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Die Preise. Kommen wir erstmal zu den Preisen. Das iPhone 8 startet bei 799 €. Das iPhone 8 Plus startet bei 909 €. Und das iPhone 10, eigentlich der heiße Scheiß, den man haben will vielleicht, startet bei 1149 €. Und das verursacht mir tatsächlich beinahe körperliche Schmerzen, das auszusprechen. Kommen wir zu den technischen Daten. Da habe ich hier die GSM-Arena-Seite einfach mal aufgerufen. iPhone 8, das erstmal 148 Gramm, 138,4 × 67,3 × 7,3 mm, Nano-SIM natürlich, IP67 zertifiziert, ein IPS-LCD-Display, LED-Backlit, 4,7 Zoll, wer hätte es gedacht? Natürlich nur 65,4 Screen-to-Body-Ratio und eine Display-Auflösung von 1334 × 750 Pixel. Das ergibt dann 326 ppi. Multitouch natürlich, ist klar. White Color Gamut Display, 3D Touch und Home Button, der ja wahrscheinlich wieder kein richtiger Button mehr ist. Und da ist jetzt das True Tone Display drin. Das soll ja ganz geil sein im iPad. Ich habe das noch nicht in der Hand gehabt und konnte das so noch nicht ausprobieren. Aber wenn das wirklich so funktioniert, auch oder in meinen Augen auch so funktionieren würde, wie Tester gesagt haben, wie es funktioniert, dann ist das schon nett. Wird natürlich ausgeliefert mit iOS 11. Es gibt einen neuen Prozessor, den Apple A11 Bionic. Das ist ein Hexacore. Dieses Mal 2 GB RAM, 64 und 256 GB. 128 fehlt leider. Es gibt eine 12-Megapixel-Kamera, Blende f1.8, optischer Bildstabilisator, ihr habt 4K-Video, dieses Mal sogar mit 60 Frames per Second. Ich bin kein großer Videoaufnahme-Mensch, aber das ist wohl toll. Und ihr könnt 1080p, also Full HD Videos auch aufnehmen mit bis zu von 30, 60, 120 und 240 Frames per Second. Frontkamera hat 7 Megapixel, hat eine Blende 2.2, Bluetooth 5 ist an Bord, GPS natürlich, ja, es gibt natürlich nicht der 3,5 mm Klinkeanschluss, ist natürlich nicht zurückgekommen, so, und hat einen nicht austauschbaren Akku, dessen Daten man noch nicht so weiß. Das iPhone 8 Plus ist im Prinzip fast genauso, wiegt, hat allerdings erstmal andere Maße. Es wiegt nämlich statt 148 Gramm 202 Gramm. 202 Gramm finde ich schon einen richtigen Klopper. Die Maße sind 158,4 mal 78,1 mal 7,5 Millimeter. IP67 ist gleich, IPS-Display ist gleich, 5,5 Zoll, wie die Plus-Modelle halt so haben. 67,4 Screen-to-Body-Ratio und 1920 mal 1080 Pixel Auflösung. Das sind 401 PPI, hat auch das True-Tone-Display, auch 64 und 256 GB, 3 GB RAM, hat eine Dual-Kamera hinten, nämlich einmal, wohl beide 12 Megapixel, wenn ich das richtig sehe, einmal Blende 1.8 und einmal Blende 2.8. Das gibt dann die Möglichkeit, wieder diese Porträtaufnahmen zu machen, also mit Hintergrund geblurrt und den Zoom, was ich ja ganz cool finde. Hat ansonsten dieselben Daten. Laut GSM Arena hat das iPhone 8 allerdings USB 2.0 und das iPhone 8 Plus USB 3.0. Stimmt das? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Es gibt übrigens bei beiden was wollte ich sagen? Es gibt bei beiden Fast Charging, das wollte ich sagen. 50% in 30 Minuten, das geht allerdings natürlich nicht mit dem beigelegten Display, Ladegerät. Ihr braucht ein USB-C auf, ja, USB-C-Ladegerät, was irgendwie beim MacBook dabei liegt oder was man sonst für ungefähr 80 Euro kaufen kann. Da braucht ihr noch ein USB-C auf Lightning-Kabel, was wohl auch irgendwie nochmal 30 Euro kostet. Da ist man also locker mit 100 Euro nochmal dabei. Natürlich, man gibt fast 1000 Euro aus für ein iPhone. Warum soll denn da auch ein Schnellladegerät dabei liegen? Das war jetzt übrigens Ironie und die beende ich hiermit wieder. WLAN natürlich, 802.11a, BGN, AC, Dualband und auch Hotspot. Und kommen wir ja zu dem heißen Scheiß, was ich eben gesagt habe, dem Apple iPhone X, dem 10er, iPhone 10. Da sind die Daten, das wiegt übrigens 174 Gramm, die Daten sind 100, Maße sind 143,6 mal 70,9 mal 7,7 Millimeter. NanoSim IP67, das hat keine IPS-LCD-Display, sondern ein Super AMOLED-Display. 5,8 Zoll Display, 82,9% Screen-to-Body-Ratio, 2436 mal 1125 Pixel Auflösung. Das sind 458 ppi. Es hat Dolby Vision und HDR10 kompatibel, hat übrigens auch 3D-Touch, auch ein True-Tone-Display, auch 64 und 256 GB, 3 GB RAM, auch eine Dual-Kamera hinten, allerdings Blende f1.8 und f2.4. Auch 7 Megapixel Kamera vorne, auch USB 3.0, natürlich Lightning-Adapter und das fängt halt an ab, was habe ich eben gesagt, ab 1149 Euro, meine Fresse nochmal, ist das teuer. Ja, außerdem hat es keinen Home-Button mehr. Wie steuert ihr das ganze Ding mit Gesten? Ihr wischt es hoch, um Apps zu schließen und ihr müsst es hochwischen, um es zu entsperren. Apropos entsperren, Touch-ID ist im iPhone 10 gestrichen. Es gibt Face-ID, tatsächlich Face-ID. Also Gesicht ist entsperren und das soll ganz toll gehen und das soll irgendwie mit 3D-Bildern gehen und das soll auch im Dunkeln gehen, mit dem Licht und so weiter und so fort. Dafür gibt es dann oben diese, ja, die, wo das Mikro auch drin ist und so weiter, da sind die Kameras und das soll alles ganz toll sein und es sieht furchtbar hässlich aus, finde ich. Dann hätte ich es mir irgendwie gewünscht, das Display nicht ganz so groß zu machen, aber oben diese Leiste, ach nee, Leute, da wird dann auch, wenn ihr irgendwie Videos guckt, sammeln auf dem einen Ding, da wird dann ein Teil vom Video rausgeschnitten und so. Ha, das ist nicht so schön. Und dann so teuer. Ja, ich hätte mir übrigens gewünscht, dass da auch vielleicht Face ID, Touch ID drin ist. Touch ID hätte man ja, also den Fingerabdruckscanner, Touch ID ist der Fingerabdruckscanner, hätte man ja auch in den Power Button an der Seite integrieren können. Ich meine, Sony macht das wunderbar vor, dass ein Fingerabdruckscanner sich im Power Button an der Seite geil macht. Das muss man schon so sagen. Ansonsten, nee, das war's ja noch gar nicht. Apple TV 4K, teuer genug, Videos und Serien, glaube ich, die in 4K vorliegen und die bei iTunes gekauft hat, werden umgewandelt in 4K. Dann braucht man natürlich am besten noch einen 4K OLED-Fernseher, damit man das auch Ganze so genießen kann in 4K. Kosten, Kosten, Kosten, Kosten. Apple TV ist natürlich immer noch deutlich teurer als ein Fire TV oder Fire TV Stick. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Da bin ich wieder. Mir persönlich, ich habe immer noch den Fire TV der ersten Generation, also die Box dran. Und am zweiten Fernseher hängt der Fire TV Stick der ersten Generation. Und die versehen ihren Dienst. Und ich spiele da sogar drauf. Ich habe da neulich irgendwie mit meinem Controller gekauft und darüber kommt auch noch ein Test, versprochen. Und damit bin ich sehr zufrieden. Apple TV, gut, ja, wenn ihr voll im Apple-Kosmos seid, dann könnt ihr darauf natürlich gleich eure Bilder angucken und wenn ihr die iCloud-Mediathek nutzt, und dann ist das alles ganz toll. Und Fancy und Spacey und Rocket Science und so weiter und so fort, was Apple uns da halt immer so weiß machen will, brauchen tue ich es jedenfalls nicht. Das ist, glaube ich, die kritischste Nachhöre, die ich jemals gemacht habe. Na gut. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja, es gibt noch einiges zu sagen. Ich hatte ja das iPhone 6 und das habe ich vor 2 Wochen verkauft und habe auch noch relativ gut Geld dafür gekriegt. Bin jetzt unterwegs mit dem Xiaomi Mi 5S, was übrigens ein schönes Handy ist. Ein sehr schönes Handy von der Hardware her. Von der Software her nicht. Mit MIUI komme ich ganz gut zurecht und MIUI 9 soll da bald kommen und dann gibt's auch Android 7. Aber jetzt ist Android 8 vorgestellt. Momentan hat es noch Android 6. Also, na, das ist irgendwie nicht so schön. Ansonsten komme ich damit tatsächlich echt gut zurecht. Hätte ich persönlich gar nicht so gedacht. Aber man gewöhnt sich an alles. Trotzdem überlege ich, ein iPhone zu kaufen. Eigentlich würde ich gar nicht so ungerne, obwohl ich es hässlich finde, irgendwie das iPhone 10 haben. Das fällt aufgrund des Preises weg. Dann habe ich gedacht, iPhone 8, 64 GB, das kleinste Modell. Das wäre 4,7 Zoll, ist okay, finde ich gute Auflösung. Wäre dann ja wie mein iPhone 6. Gute Größe natürlich. Aber irgendwie ist das halt nicht so ganz geil. Es gibt ja auch dieses neue Foto-Feature, wo irgendwie, also beim 8 Plus und ich natürlich dann wohl auch beim 10er, wo ihr die Belichtung im Nachhinein irgendwie ändern könnt und auch monochrom schalten und so weiter und so fort und dann auch der Zoom in der Kamera. Also eigentlich will ich das Ding mit Dualkamera und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das kleinere Modell auch die Dualkamera kriegt. Weil als Spitzenmodell haben wir ja jetzt das iPhone 10, also aber gut, da haben sie halt nochmal Abstufungen gemacht. Apple halt. Was soll man meckern? Man muss es ja so nehmen, wie es ist, wenn man es nehmen will. iPhone 8 wäre also, ja, wäre okay, aber wäre halt nicht so der ganz geile, heiße Scheiß. Das iPhone 8 Plus. 64 GB wäre dann 909 Euro. Mit dem Preis, was ich verkaufe, was ich noch gekriegt habe für mein altes, da wäre ich dann irgendwie so bei ungefähr 600 irgendwas Euro Zuzahlung oder was ich zahlen müsste. Im Prinzip, das wäre okay. Das wäre vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich noch einen Apple Care Protection Plan, Apple Care Plus dazu nehme. Beim iPhone 8 Plus frage ich mich halt, das Gewicht, 202 Gramm. 202 Gramm finde ich persönlich sehr schwer. vor allen Dingen gegenüber 148 Gramm. Mein, hier aber das Mi 5S, das Xiaomi hat irgendwie 145 Gramm. 202 Gramm ist schon, ja, wirklich schwer. 64 GB würden mir reichen, 128 hätte ich schöner gefunden, aber gut. Ja, das, ich muss sagen, iOS, Hardware, Software, Zusammenarbeit, die Apps, das reizt schon. Das reizt schon, und Twitter und Display und so weiter und so fort. Also ich glaube tatsächlich, wenn überhaupt, dann, ach, ja, nee, wenn überhaupt, dann würde es das iPhone 8 Plus werden. Trotz des Gewichts mit 64 GB bei mir. Space Gray übrigens. Meine schwarze Front finde ich auch gar nicht so verkehrt. Was ich gar nicht erwähnt habe bis jetzt, Glasrückseite, also kein Alu mehr, das ermöglicht dieses kabellose Laden, also auf Ladepads, und ich hätte wirklich fest damit gerechnet, Apple strickt da den eigenen Standard und dann kostet irgendwie das kabellose Ladepad, also was heißt kabellos, ihr müsst es ja in Strom stecken, so ganz kabellos ist es ja nicht, kostet dann irgendwie $100, 100 Euro, 120 Euro, hätte ich mit gerechnet, nee, die haben da tatsächlich Shiki, naja, diesen Standard halt integriert. Und das hat mich wirklich verwundert. Das ist natürlich ganz cool, da kann man sich irgendwie so ein Pad kaufen und irgendwo drauflegen und fertig ist es. Aber ob man es unbedingt will, ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie damit Probleme, tatsächlich ein Kabel unten reinzustecken in mein Smartphone und das aufzuladen. Aber gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders als ihr. Ich weiß es nicht. Kommentare, mich bei Twitter anschreiben. Wäre ich gespannt. Ja, das war die Nachhöre. Die ist recht lang geworden. 22 Minuten. Meine Güte, ich stelle sie heute noch online. Heute ist übrigens der 13. September. Und mit den regulären Folgen geht es dann ab morgen weiter. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.